Mann, der meinte, ihr seid gesund. Meinte es. Ihr stammte aus einem Wald und kam einmal wieder dorthin. Denn ihr musste sich etwas überlegen. Viele Tage ging er ganz hinauf in die Wildnis, denn ihr wollte sehen, wie weit ihr abhängig war und wie viel noch in ihm war, was er's aushielte. Aber es war nicht mehr viel. An einem Abend, um die Dämmerung, als er nicht mehr so allein war, ging er durch die große Stille zwischen die Bäume und stellte sich unter einen von ihnen, der sehr groß war. Sich an ihn ganz nah, fühlte das Leben in ihm oder meinte es und sagte, du bist höher als ich und stehst fest. Du kennst die Erde bis tief hinunter und sie hält dich. Ich kann laufen und mich besser bewegen, aber ich stehe nicht fest und kann nicht in die Tiefe. Und nichts hält mich. Auch ist mir die große Ruhe über den stillen durch den Baum lief ein Zittern. Der Mann zählte so. Haha, fiel sich zu Boden. Schlamm die wilden und harten Wurzeln. Und weinte bitter. Aber ihr tat es mit vielen Bäumen.